Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Tod. Und ich frage euch, wer hat von euch einen nahen Menschen verloren? Wer von euch ist selbst todkrank? Wer ist dem Tod entronnen? Und wer von euch hatte schon mal richtige große Todesangst? Oder wer von euch hatte schon mal ein Todesnaherlebnis? Wenn ihr euch mit mir über dieses Thema unterhalten wollt, meine Telefonnummer, unter der ihr mich hier erreicht in Köln, 0180 5678 111. Und faxen könnt ihr uns auch unter 0180 5678 110. Die erste Anruferin heute Nacht ist Susanne, 22 Jahre alt. Ja, hallo. Schönen guten Morgen, Susanne. Guten Morgen. Zum Thema Tod. Ich habe einen nahestehenden Menschen verloren. Ja. Und zwar durch einen unnatürlichen Tod. Das war mein Vater. Ja, wann? Das, vor gut einem Jahr. Mhm. Im April ist es ein Jahr her gewesen. Unnatürlichen Tod, sagst du? Ja, also er hat sich umgebracht. Mhm. Ich habe jetzt auch ein bisschen weiche Knie, ich bin ein bisschen aufgeregt. Mhm. Für euch überraschend oder hat ihr schon Andeutungen irgendwann gemacht? Keine Andeutung, überhaupt keine Andeutung, also ganz, ganz überraschend. Es waren einige Sachen in der Familie, die halt, wo ich mir jetzt im Nachhinein vorstellen könnte, dass es daran lag, wie familiäre Probleme. Meine Mutter wollte sich scheiden lassen aus verschiedenen Gründen. Mhm. Und nach außen hat es halt sehr gut in Anführungsstrichen im Nachhinein aufgefasst, also hat auch mit seinem Bruder telefoniert von wegen, ja, ich muss mir eine Wohnung suchen und Achso, die Eltern lebten schon getrennt? Nee, die lebten noch in einer Wohnung. Aber es war geplant, dass sie... Ja, von meiner Mutter aus. Ja, hat es halt, wie gesagt, erst ganz gut aufgefasst und irgendwann ist er dann abends gegangen, hat sich noch von meinem Bruder verabschiedet und ist dann halt nicht mehr wiedergekommen. Was hat er gemacht? Von Zug. Von Zug? Von Zug geschmissen, ja. Das heißt nicht von Zug, das hört sich mal so krass an. Man weiß nicht, ob es beabsichtigt war oder ob es ein Unfall war. Das ist gar nicht ganz eindeutig klar. Das ist nicht eindeutig klar aufgrund der... Was ist denn genau geschehen? Wie ist denn der Hergang? Konnte man den rekonstruieren? Also der Hergang war so, jetzt von dem Unfall, ich sage jetzt mal Unfall, das war jetzt im Nachhinein so, dass von der Bahnpolizei gesagt wurde, dass es kein klassischer Schienentod war, weil der klassische Schienentod ist halt entweder direkt davor oder Kopf auf die Schienen. Mhm. Und er wurde halt von hinten, von der Seite erfasst. Mhm. Und es war halt auch nachzuvollziehen, dass er den Zug nicht gehört haben könnte. Also er ging auf den Schienen? Ja, also und von hinten kam der Zug und er hat es entweder nicht gehört oder hören wollen. Genau, also es hätte wirklich sein können, dass er es nicht gehört hat, eben weil... ist das wahrscheinlich? Das könnte relativ wahrscheinlich sein. Also ich gehe davon aus, weil ich dann damit, dass es ein Unfall war, besser klarkommen kann. War er denn sofort tot? Ja. Ja. Ja. Hast du ihn danach nochmal gesehen? Nein. War er sehr entstellt? Nein, wie uns gesagt wurde, war es halt nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt, dass man so also gar nichts mehr erkennt. Das war so... Musste ihn denn irgendjemand identifizieren? Nein. Nein, das haben die, also das Bestattungsinstitut kannte meinen Vater und die haben halt gesagt, das brauchen wir nicht machen, also klar. Mm. Du sagst, für dich, du kommst besser damit klar, wenn du dir vorstellst, dass es das wirklich ein Unfall war. Ja. Warum? Ich weiß, also ich, so wie ich jetzt meinen Vater kenne und kannte, er dafür einfach zu feige gewesen wäre, so Entscheidungen zu treffen. Mm. Also er war halt nicht sehr entscheidungsfreudig, sag ich mal. Also gerne anderen Leuten was überlassen und so einen großen Schritt zu tun. Ich meine, es gibt Anzeichen, dass man sagen könnte, so, er ist mit der Absicht gegangen, eben anhand der Kleidung, die er anhatte und anhand der Sachen, die er dabei hatte, was halt nur ein Schlüssel und ein Portemonnaie war. Mhm. Und man könnte ja vielleicht denken, dass er es eventuell vorhatte, sich aber nicht richtig getraut hat, aber es dann doch passiert ist oder irgendwie so. So ungefähr. Dennoch habe ich jetzt nicht verstanden, warum es für dich einfacher ist, wenn es ein Unfall gewesen wäre. Weil weil ich am Anfang, das jetzt mit dem ersten Gefühl zu tun, als ich das erfahren habe, weil ich war wütend und habe mir zugleich auch Vorwürfe gemacht, weil das Verhältnis zu meinem Vater mal recht schwierig war. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, er hat es wirklich mit Absicht gemacht und ist mit dem Gedanken gegangen und dann könnte ich das für mich irgendwie nicht vereinbaren. Also dann würde ich mich sehr schuldig fühlen und das möchte ich nicht und ich glaube, das muss ich auch nicht. Also das habe ich mittlerweile für mich gelernt, dass ich das auch nicht muss. Mhm. Also er hatte definitiv nichts hinterlassen, keinen Abschiedsbrief, gar nichts, was auf irgendetwas hindeuten könnte. Nein, gar nichts. Was hat er denn dann überhaupt an dieser Bahnschiene machen können, wenn es denn dann vielleicht doch wirklich ein Unfall war? Also ich, warum war er da? Also ich weiß von meinem Vater, dass er öfter mal abends weggegangen ist und auch oft, es ist so Anfang Bauernlandschaften, Dorf spazieren gegangen ist, wenn er seine Ruhe haben wollte. Und einfach vielleicht, weil er da seine Ruhe hatte, dass er deswegen da war. Nun ist das ein Jahr vorbei. Es ist vor einem Jahr etwa passiert. Wie ist dein emotionaler Zustand im Moment? Bist du noch sehr tief in der Trauer? Bist du hin und her gerissen? Oder was hat sich so verändert in den letzten Monaten bei dir? Wenn ich so zurückdenke das ganze Jahr, weiß ich gar nicht so, wann ich getrauert habe. Also ich weiß, dass ich am Anfang natürlich, ich habe das durch einen Anruf erfahren, das war ganz schlimm. Aber jetzt so im Verlauf des Jahres geht es mir eigentlich relativ gut damit. Also nicht mit dem Bewusstsein, dass mein Vater halt tot ist und dass er es so gemacht hat. Aber ich habe für mich erstmal im Groben und Ganzen erstmal verarbeitet. Kann es sein, dass es dir leichter, ich sage mal in Anführungszeichen, leichter fällt, das zu verarbeiten, weil du auch nicht so ein ganz gutes Verhältnis zu ihm hattest? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, also wenn man irgendwie Menschen, weil ich habe meinen Vater geliebt, klar, auch wenn es Streitigkeiten gab und ich glaube, man kann nie sagen, es fällt leichter, weil der Kontakt nicht so gut war oder super gut war. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Ist das der erste ganz nahe Mensch, den du verloren hast? Ja. Du bist ja erst 22 Jahre alt. Inwiefern hat sich durch das Ableben deines Vaters dein Leben verändert? Als direkt kurz danach die Zeit war, habe ich also ganz viel gemacht für mich. Ich habe mir irgendwelche neuen Sachen angeeignet, einfach um mich abzulenken, irgendwelche Bücher, neue Themen, was auch immer. Und jetzt denke ich halt zum Teil auch mehr darüber nach, was es heißt, auch zu leben irgendwie und wie wichtig oder unwichtig Probleme sein können und warum es sich überhaupt lohnt, sich das Leben zu nehmen. Also das sind schon irgendwie... Warum es sich lohnt, das Leben zu nehmen? Nein, warum habe ich mich jetzt gerade ausgemacht? Warum es sich lohnt zu leben? Ne? Nein, ja, warum es sich lohnt zu leben und warum es sich nicht lohnt, irgendwie sich den großen Kopf über Probleme zu machen, weil es irgendwo eine Lösung gibt. Und kann es sein, dass du dadurch, dass dein Leben mehr wertschätzt, dadurch, dass du so nah mit dem Tod konfrontiert worden bist? Ja, ich denke schon. Ich meine, es war jetzt ein gewählter Tod. Ich denke mal, wenn es jetzt ein normaler Tod in Anführungsstrichen gewesen wäre, würde ich es vielleicht noch mehr schätzen. Aber er hat es ja so gewählt, er hat es ja so gewollt. Sagst du jetzt? Obwohl du eigentlich das nicht glauben möchtest, ne? Klar, natürlich möchte ich es nicht glauben. Ich meine, es ist passiert, es war ein unnatürlicher Tod, das lässt sich nicht abstreiten. Ich für mich habe gesagt, es kann nur ein Unfall gewesen sein. Ob es jetzt letztendlich so war, weiß man nicht. Es sind auch, wie gesagt, nie ein Brief gefunden worden oder sonstiges. Wie sieht deine Trauer im Moment aus, momentan aus? Gehst du oft zum Beispiel auf den Friedhof? Bei meiner Mutter zu Besuch bin dann schon, also ich wohne in Köln, meine Mutter nicht, und wenn ich dann da bin, gehe ich auch hin. Und klar, und was ich halt auch noch mache ganz oft, ist irgendwie, wenn ich dran denke, schreibe ich einen Brief, pack das Ganze irgendwie in eine Literflasche und das kommt in Reinheitsflaschenpost. Ehrlich? Das mache ich also relativ regelmäßig. Hast du ein Bild von deinem Vater zu Hause hängen oder stehen? Also mein Vater und ich halt. Hast du dieses Bild erst aufgestellt, nachdem er tot war? Das Bild, ja. Also ich hatte immer ein Portemonnaie von meinem Vater, meiner Mutter und mir im Portemonnaie. Aber das Bild steht halt seitdem erst hier. Und fällt mir jetzt noch so ein, als du gerade fragtest, ob es Anzeichen gegeben hätte. Es gab eine Sache, wo ich ganz stark drüber nachgedacht habe. Zum Beispiel ist eine Woche vorher der Onkel meiner Mutter verstorben, also mit dem ich nicht so viel zu tun hatte, was noch nicht so nahe gegangen ist. Und wir hatten halt zusammengesessen, wollten eine Beileidskarte schreiben. Mein Vater sagte so im Vorbeigehen, frag mich doch mal, ich wüsste, was ich in eine Beileidskarte schreiben würde. Und das sind halt so Sachen, wo ich dann hinterher drüber nachdenke und sage, warum habe ich da nicht nachgefragt? Warum habe ich da nicht gefragt, was würdest du denn schreiben? Oder was wäre dir wichtig, was müsste da drin stehen? Vielleicht hat er es auch nur so dahergesagt. Ne? Man weiß das ja nicht. Ja. Also im Nachhinein es bleiben immer ganz viele Fragen, wieso, weshalb, warum, und die kommen auch immer wieder auf, wenn man irgendwie zusammensitzt in der Familie oder so. Aber letztendlich wird man es nie richtig beantworten können. Sprichst du mit deiner Mutter viel über den Tod deines Vaters? Ja, also ich will jetzt nicht sagen, jedes Mal, wenn ich da bin, aber schon, wenn irgendwie was anliegt oder ich mal wissen möchte, wie es ihr geht, dann klar. Macht sie sich dann die Ehe ja auch eigentlich kaputt war, wie du es gerade erzählt hast, macht sie sich Vorwürfe? Da das ja nicht klar geklärt ist, wie er umgekommen ist. Also ich denke, das Schlimmste, was man als Hinterbliebener machen kann, ist Vorwürfe, weil dann kann man das, glaube ich, nie irgendwie verkraften oder verarbeiten. Also sie hat für sich auch einen Weg gefunden, weißt du? Ja. Susanne, danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Und von Herzen alles Gute dir. Dankeschön, tschüss, ja auch. Susanne. Okay, tschüss. Dankeschön, tschüss. Es geht weiter mit Bernd und Bernd ist 53 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, grüß dich, Domian. Find das toll, dass du dieses Thema mal gewählt hast, etwas außerhalb des Sexbereichs. Ja. Das ist ein Thema, das uns ja alle angeht letztlich. Mhm. Keiner kommt dem Tod davon. Mhm. Ja, und meine Frau und ich, wir machen uns natürlich auch Gedanken, wie es mal werden soll. Ja, wie alt ist deine Frau? Bitte? Wie alt ist deine Frau? Meine Frau ist 51. 51, ja. Ja. Mhm. Und angeregt eigentlich durch Presseberichterstattung, wo also hier in Düsseldorf ein Rechtsstreit stattfand, weil eine Frau das Grabmal ihres Ehemannes an einer kleinen Stelle poliert hatte, habe ich angefangen, mich mit dieser Rechtsproblematik mal zu beschäftigen und habe mir Fachliteratur geholt. Mhm. Und da sind wir also motiviert worden, uns mit dem Bestattungsrecht in Deutschland zu beschäftigen. Mhm. Was hat denn das für Konsequenzen für euer eigenes Leben oder für euren eigenen Tod? Habt ihr daraufhin schon Pläne gemacht oder irgendetwas beschlossen? Richtig, also meine Frau und ich, wir haben uns jetzt schon gegenseitig unsere Asche vererbt, sodass wir also Eigentum im rechtlichen Sinne an der Asche erlangen. Mhm. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass man die Asche dann auch mit nach Hause nehmen kann? Das soll es bedeuten. Es läuft also seit einem Jahr beim Verwaltungsgericht in Düsseldorf eine Klage, indem wir das Land Nordrhein-Westfalen auf Herausgabe unserer Asche verklagen. Also Sinn dieser Klage und Sinn eurer Aktivitäten ist, dass du das Recht haben möchtest, über die Asche deiner Frau irgendwann verfügen zu können, so du der Überlebende bist. Und umgekehrt. Und umgekehrt. Momentan ist die Rechtslage ja so, dass man bestatten muss, entweder die Leiche oder die Asche. Ja, Friedhofszwang. Friedhofs. Seit 1934 haben das die Nazis eingeführt. Genau. Und obwohl sie sich ja selber bei ihrem industriemäßigen Mord an Millionen Schuldige an dieses Friedhofsgesetz selber nicht gehalten haben. Mhm. Ich möchte dich fragen, Bernd, warum willst du denn das Recht über die Asche deiner Frau haben? Ja, also erstmal lehne ich es ab, dass der Staat unsere Asche reglementiert. Mhm. Also das ist unsere persönlichste Freiheit und menschliche Handlungsfreiheit, über diese Asche selber zu bestimmen. Also im Prinzip kann man dem nur zustimmen. Es gibt kein vernünftiges Gegenargument dagegen. Ja, es gibt in ganz Europa gibt es nur ganz wenige Ausnahmen, wo ein solcher Friedhofszwang noch herrscht. Mhm. Was? Ich denke mir, wenn ihr euch da so dezidiert mit beschäftigt habt, habt ihr auch schon verschiedene Möglichkeiten durchgespielt. Ich bleibe mal immer bei dem Beispiel, du bist der Überlebende und deine Frau stirbt zuerst. Was würdest du denn dann mit der Urne, in der sich die Asche befindet, tun wollen? Ja, also die kommt selbstverständlich in den Wohnzimmerschrank. In den Wohnzimmerschrank. Selbstverständlich, dann ist die Asche, also die Restsubstanz meiner Frau, mir weiterhin äußerst nahe. Mhm. Und das wissen auch alle Psychologen, dass das für die Trauerbewältigung äußerst hilfreich ist. Und wer weiß, ob ich überhaupt dereinst noch in der Lage bin, aufgrund eines Gebrechens im Alter, einen Friedhof aufzusuchen, um einen Ort der Trauer zu haben. Du hast recht, das ginge vielleicht vielen, vielen Menschen, oder auch besonders sehr alten Menschen, ging es besser. Oder sie können besser mit der Trauer umgehen, wenn sie vielleicht ihren Partner, den sie am meisten geliebt haben, so in der Nähe fühlen können. Im Sinne des Wortes noch weiterhin, wenn auch in veränderter Substanz, bei sich haben, Nähe spüren können, Zwiesprache halten. Ihr greift den Friedhofszwang aber natürlich ausschließlich an, was die Urnenbestattung angeht. Selbstverständlich. Natürlich, alles andere geht ja nicht. Keiner soll seine Leiche im Garten, im Vorgarten beerdigen können. Das ist aus diversen umweltrechtlichen Gründen natürlich unzumutbar. Das ist ja hochinteressant. Seid ihr denn jetzt die Ersten, die auf der gerichtlichen Ebene da vorgehen? Oder gibt es andere Fälle in Deutschland, wo Gleiches schon versucht wurde oder auch im Moment versucht wird? Also der Tod selber und Streitigkeiten im Umfeld des Todes, insbesondere auch im Umfeld des Friedhofsrechtes, wo ja auch die Grabgestaltung bis ins Kleinste reglementiert ist. Schrecklich, ja. Das ist ja so nur in Deutschland denkbar. Das hat schon ganze Legionen von Gerichte beschäftigt. Wie schätzt du es denn und wie schätzen deine Anwälte oder dein Anwalt es denn ein? Habt ihr eine Chance, damit durchzukommen? Also es spricht gegen uns ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes und auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, die den Friedhofszwang für mit der Verfassung vereinbar gehalten haben. Das ist aber 20 Jahre her. Das ist auch begründet worden mit den Ängsten der Bevölkerung den Tod betreffend. Das heißt also, die Nachbarn, wenn die wissen, dass deine Urne im Garten bestattet ist, die könnten Ängste entwickeln und so weiter. Aber das Recht ist ja keine statische Angelegenheit. Das entwickelt sich, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Und also ich finde das hochinteressant, was ihr da macht. Und ich kann das nur unterstützen, diese Aktivitäten. Ich würde mich gerne mit dir nochmal unterhalten, nach Verlautbarung des Gerichtsurteils. Wann wird das sein? Also die arbeiten jetzt Fälle ab von, also beim Verwaltungsgericht in Düsseldorf arbeiten die jetzt Fälle ab von 1996. Das heißt, das dauert noch eine ganze Weile. Es dauert. Ja. Und es wird auch mit Sicherheit beim Verwaltungsgericht in Düsseldorf nicht ändern, nicht enden. Also wir können uns auch viele Jahre da noch... wir sind ja noch jung. Ja, jetzt, also das erübrigt sich dann wahrscheinlich, dass wir in einem halben Jahr nochmal miteinander telefonieren, weil es dann noch nicht viel weiter gediehen ist, die ganze Sache. Ich habe aber jetzt nochmal an dich die Frage, Bernd, in deinem auch noch recht jungen Alter von 53 Jahren, warum ist das Thema Tod für dich und deine Frau so präsent und so dominant, dass ihr euch sogar in solche Gerichtsmaschinerien da hinein begeben habt? Ja, also das ist so dumm, Jan. Wir sind also sehr liberal. Und alleine die Tatsache, dass der Staat sich anmaßt, uns das Recht über die eigene Rechtssubstanz zu nehmen. Also ich mag schon, das ist ein ganz persönliches Anliegen. Ein Ärgernis, das ist eine gesellschaftliche Sache. Wer zahlt das denn, wenn ihr unterliegt? Also Domian, Zivilcourage und Einsatz für unser Gesellschaftssystem, das muss auch ein Risiko wert sein und da muss man auch Knete für haben. Das ist ein Wort. Das gefällt mir sehr gut. Aber es ist ja so, selbst wenn der Rechtsweg länger dauert und meine Frau morgen stirbt, es ist ja gewährleistet, dass das alles jetzt schon funktioniert. Der Rechtsweg ist ja gar nicht erforderlich. Wie kann das jetzt schon funktionieren? Also Domian, das ist eine ganz alte Geschichte. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse meine Frau hier in Düsseldorf kremieren, dann schreibe ich ein Krematorium in Holland an, beauftrage die Urne anzufordern zum Ausstreuen in Holland. Da bleibt die einen Monat im Krematorium, die Urne. Dann werde ich angeschrieben als Eigentümer, was damit geschehen soll. Ich gehe dann zu diesem Krematorium, kriege selbstverständlich die Urne ausgehändigt. Und das Krematorium in Holland ist ja augenzwinkernd überhaupt nicht verpflichtet zu kontrollieren, ob ich die Asche nun auch wirklich ausstreue oder die Urne mit zurücknehme. Also ich werde die Plakette des Krematoriums entfernen und ich werde auch die Gravierung in der Urne entfernen, um dem Staat eine Identifizierung nicht mehr zu ermöglichen. Ich verstehe. Also ich die Asche mit hierher und das Sollste ist, die Nazis haben vergessen, das habe ich ausgegraben, eine Strafe festzusetzen für den Fall, dass man sich an dieses Bestattungsrecht nicht hält. Also, ich merke, da gibt's... Der Staatsanwalt in Düsseldorf hat mir bescheinigt, es wird also keine Strafe mich verhängen. Also, es gibt Tricksereien. Ich wünsche euch dann noch viel Glück und gutes Gelingen bei eurem Anliegen und hoffe, dass ihr damit durchkommt. Alles Gute dir, auf dass das noch lange, lange kein Thema sein wird bei dir und deiner Frau. Alles Gute. Ja, finde ich toll. toll. Ich möchte nur noch ganz kurz auf meine umfangreiche Homepage zu diesem Thema. Nee, machen wir jetzt nicht. Das haben wir uns so lange schon unterhalten. Herzmortal.de, ganz okay. Einfach. Alles klar. Tschüss. Manfred, 48 Jahre alt. Ja, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja. Manfred, du hast auch zum Thema Tod angerufen. Ja. Ich habe im Moment einen sehr schweren Weg. Ich habe meiner Mutter immer versprochen, dass sie mal in meinen Armen einschlafen soll. Mhm. Das ist im Moment. Sie liegt im Sterbebett. Ich bin rund um die Uhr bei ihr. Ja, liegt sie zu Hause oder im Krankenhaus? Ja, zu Hause. Ich war im Krankenhaus und war den Tag da und dann war sie wieder ganz kurz und dann ist sie wieder rausgekommen. Mhm. Und dann war natürlich auch der Arzt wieder hier und ich sollte den anrufen, dann habe ich den auch angerufen. Der sagte mir, also Manni, das dauert keine 2-3 Wochen. Also du bist jetzt auch in der Wohnung deiner Mutter? Ja. Im Haus? Sie ist bei uns, bei meinem Freund. Ah ja. Ja. Ja. Wie alt ist deine Mutter? 84. 84. Und welche Krankheit hat sie? Ja, einfach Altersschwäche und sie hat ein paar Mal einen Schlaganfall gehabt und ja, sie will auch nicht mehr. Ist sie bei Bewusstsein noch? Ist sie ja, klar? Voll. Bewusstsein. Ja. Redet ihr über den bevorstehenden Tod? Ja, bislang noch nicht. Also ich habe gemerkt, sie will uns damit verschonen. Aber so wie jetzt, vorgestern hat sie fast 24 Stunden dauernd Aua geschrien. Und dann habe ich sie zuletzt mal wieder angesprochen und gesagt, Mama, du hast doch keine Schmerzen, weil sie kriegt Schmerzmittel und so. Und da sagte sie, nee, Manni, ich habe Angst. Ich sage, Mama, vor was? Und da sagt sie natürlich, ja, vom Tod, Manni. Mhm. Und dann haben wir lange darüber gesprochen. Ich habe auch gesagt, so, ich bete jetzt jeden Abend mit dir. Ich wollte gerade fragen, wie kann man jemanden trösten, der Angst vor dem Tod hat? Ganz schlecht. Ja. Auch weil sie schon im Alter ist, 84, das war ja früher immer so, Tod, was ganz Schlimmes. Und sie glaubt das auch nicht und sie hat immer schon Angst vor dem Tod gehabt. Ist deine Mutter denn, du sagst gerade beten, ist deine Mutter religiös? Ja, wir sind, bekennend, also evangelisch. Und Aber dann ist es doch schon noch ein bisschen einfacher, ne, als wenn man atheistisch geprägt ist. Ja. Weil man sich dann ja doch etwas Halt holen kann an der Religion, mit der Religion. Ja, und trotzdem denke ich, bei meiner Mutter, also die Angst überwiegt. Das nicht. Was ist das denn jetzt für ein Gefühl für dich? Ich merke schon, dass du ein sehr liebevolles Verhältnis zu deiner Mutter. Ganz, ganz liebevoll. Ja. Sie ist schon über 20 Jahren bei meinem Freund und bei mir. Und sie hat auch immer schön mitgeholfen. Wir haben also ein eigenes Geschäft. Und ich habe mich also nie abgenabelt für meine Geschwister. Dennoch, deshalb stelle ich es mir dann für dich im Moment besonders schlimm und schwierig und schwer vor, diese Zeit jetzt zu erleben. Ist ganz, ganz schwer. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe seit knappe 4 Jahren sehr dolle Schicksalsschläge erlebt. Man wollte mir also meine Betriebe wegnehmen und solche Sachen. Und ich bin auch in psychiatrischer Behandlung. Ich war auch in der psychosomatischen Klinik im letzten Herbst im Schwarzwald. Und jetzt auch noch so eine psychiatrische Unterstützung. Und dann hat auch meine Psychologin mich angerufen und hat dann mir noch Ratschläge gegeben, wie ich damit umgehen sollte und dass sie das auch machen sollte. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Also ich war an dem Tag, wo der Arzt mir das berichtet hat, total fertig. Ich habe geweint, ich bin ums Haus gelaufen. Du sagst, deine Mutter hat Angst vor dem Tod. Hast du auch Angst vor ihrem Tod? Ja, ganz große. Denkst du darüber nach, was dann sein wird, wenn sie gestorben sein wird? Ich habe Angst davor. Also ich habe Angst in dem Moment, also erstmal, weil ich ja sowieso nicht so gut drauf bin. Seit ein paar Monaten, komischerweise, habe ich sehr viel Kraft bekommen. Und ich habe damals schon gesagt, also wie es ansieht, ich sage, das hat der liebe Gott jetzt gemacht, dass ich was verkraften kann. So ist es auch. Und ich habe wahnsinnig Angst. Ich sage ja, wie der Arzt mir das sagte, da habe ich laut geschrien, laut geweint und bin hier ums Haus gerannt und hatte totale Wut. Und weinst du in Anwesenheit deiner Mutter auch? Ich habe es einmal gemacht, ja. Nimmt man sich da eher zusammen, weil es ihr dann noch schwerer fällt, wahrscheinlich, wenn du weinst. Ja. Man weint dann draußen, ne? Man aus dem Zimmer rausgeht. Ja, ich weine auch hier im Nebenzimmer oder ein paar Tage saß ich auch Freitag, Samstag saß ich auch hier und habe geweint, da kam die Schwester, also die Pflegerin. Schlimme Sache. Ich habe auch wahnsinnig Angst. Ich habe auch wahnsinnig Angst, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber abzugeben, aufzugeben. Ich habe vor kurzem auch bei einem Kollegen von dir, von Jürgen Flieger, da war eine Sendung über Tod und war dann auch ein Bestatter und der sagt, also man kann die Person auch länger bei sich behalten und ich habe ja die Angst dann, weil dann alles aus ist, weil dann ist. Hast du darüber nachgedacht oder auch mit ihr gesprochen, wie wie die Bestattung vollzogen werden soll, wie die Beerdigung zelebriert werden soll? Nein. Nein. Das können Sie auch nicht vertragen. Nein. Aber hast du denn für dich eine Überlegung oder du mit deinem Freund zusammen, wie ihr das machen wollt? Ja. Kann ich jetzt aber nicht sagen. Hm. Ich verstehe, das muss auch jetzt nicht sein. Nein. Also ich wohne hier in der Stadt und sie ist vom kleinen Dorf und da wird sie auch gerne beerdigt werden, das hat sie immer schon gesagt. Ja. Ja, vielleicht ist es auch so besonders schwierig, du hast gerade so im Nebensatz das nur gesagt, dass du dich eigentlich nie richtig abgenabelt hast. Ne? Hast du gerade gesagt? Ja, genau, ist auch so. Ja. Vielleicht ist es deshalb auch besonders schwierig, weil die Bindung so eng ist und immer genauso eng war wahrscheinlich auch von Kindheit an. Ja, ja. Mhm. Also ich war immer ihr Lieblingssohn und sie hat immer mitgelitten und das ist natürlich auch die Wut, die in mir ist, dass ich denke, oh Gott, vielleicht wäre es doch noch ein paar Jahre schon länger gegangen, wo ich jetzt so gelitten habe die letzten Jahre. Also ich habe im letzten Jahr 3 Suizidversuche und so und das hat sie auch voll mitgekriegt und da hat sie auch wahnsinnig drunter gelitten. Mhm. Ja. Sie hat im Moment aber, sagst du, eigentlich keine Schmerzen, oder? Ja, oder? Nur durch Medikamente, weil sie ganz starke gestern auch in eine Spritze ging. Wenn die Ärzte soll das prognostizieren, dass es nur noch ein paar Wochen eventuell sein wird, hast du nicht so das innere Bedürfnis, ständig in dem Zimmer zu sein bei ihr? Ich bin ständig in dem Zimmer. Ja. Ich bin 24 Stunden. Auch jetzt bist du nicht schon unruhig bei dem Telefonat, dass du jetzt nicht da sein kannst? Und ist nur eine Schiebetür dazwischen. Ach so. Ich stehe jetzt fest. Und ich bin also im Wohnzimmer, wir haben da so ein Krankenhausbett und mit allen möglichen Sachen, die eine Matratze und sowas. Und ich liege nebenan auf dem Sofa. Aber Manfred, wie schön das ist und wie gut das ist, dass du so nah bei deiner Mutter sein kannst und dass deine Mutter eben nicht in einem Altenheim oder im Krankenhaus alleine ist, sondern dass ihr liebster Mensch, nämlich ihr Sohn Manfred, jetzt auch bei ihr ist bis zum Schluss. Etwas Größeres kannst du deiner Mutter ja gar nicht geben und schenken. Insofern bringt mir auch, das bringt mir auch was. Ja. Das hat auch die Psychologin gesagt und ich hatte dann auch die Angst, oh Gott, dann ist irgendwann Schluss und ich wollte doch so viel sagen und so. Und dann sagte meine Psychologin auch, man hat nie alles gesagt. Mhm. Und ich sagte auch sie, ich sage, Mensch Mama, du liest ja so schön, du kannst ein bisschen rausgucken, also ich kann nicht mehr viel sehen, aber also sie, wenn ich 10 Minuten weg bin, dann schreit sie schon mal. Ich sage dann auch sie, ich sage, andere Leute haben nicht so. Das, was ich glaube, natürlich, dass man mit dieser Angst immer einsam, jeder Mensch einsam in den Tod geht, aber wenn jemand deiner Mutter einen ganz großen Teil ihrer Angst nehmen kann, dann bist du das. Ja. Und das tust du ja auch. Ja. Und das ist der größte Dienst, den du deiner Mutter jetzt noch erweisen kannst. Ja, das möchte ich auch. Mhm. Ja. Also du hast eine schwere Zeit im Moment und du hast auch noch eine schwere Zeit vor dir. Dafür wünsche ich dir von Herzen sehr, sehr, sehr viel Kraft und habe auch Respekt vor dem, was du tust, weil ich das sehr, sehr, sehr, sehr schön und sehr gut finde. Danke, Daniel. Und wünsche dir von Herzen alles Gute, Manfred. Wünsche ich auch. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Es geht weiter mit Peter und Peter ist 20 Jahre alt. Ja, hallo. Schönen guten Morgen, Peter. Ja, wie soll ich jetzt am besten anfangen? Unser Thema ist Tod heute Nacht. Und hast du? Ja. Es geht um Folgendes. Und zwar beschäftige ich mich schon seit 4-5 Jahren sehr, sehr intensiv mit dem Thema Tod. Seit 4-5 Jahren schon? Ja. Mhm. Und das hatte angefangen, als ich noch damals bei meinen Eltern gewohnt hatte. Und zwar hatte ich da des Öfteren von einer weißen Frau geträumt und wusste dann nicht so recht, das irgendwie irgendwo hinzuordnen. Und es war dann schon ein bisschen etwas Mystisches einfach, weil ich hatte das alles voll mitbekommen. Ich lag im Bett und hätte eigentlich, ja, wenn ich es hätte schwören müssen, hätte ich geschworen, dass es wahr wäre. Also was hast du da genau geträumt? Du hast von einer weißen Frau geträumt. Was hat die denn gemacht? Ja, das ist eine weiße Frau eben gewesen, die hat die Türe aufgemacht. Was heißt weiße Frau? Hatte die weiße Gewänder an? Die hatte ganz weiße Gewänder an. Hat ganz weiße Haut auch? Ja, genau. Ein für dich sichtbares Gesicht auch? Das Gesicht war schon sichtbar. Sie war eigentlich auch eine wunderschöne Frau. Mhm. Und ich habe sie aber nicht gekannt. Das Einzige, was sie erkannt hatte, waren die Augen. Das war ziemlich dominant, herrisch, streng. Und die Augen habe ich von irgendwoher gekannt. Und dann wusste ich nichts damit anzufangen. Mhm. Der Traum hatte sich dann auch wieder gelegt nach ein paar Wochen. Sag doch noch genau, was sie gemacht hat. Sie ist in ein Zimmer gekommen, in dem Traum? Ja, genau. Ist in mein Zimmer gekommen, hat mir die Hand gereicht. Hat dir die Hand gereicht? Ja, genau. Hast du sie angefasst auch? Nein, hatte ich nicht. Und dann? Ihre eben, und das hatte sich dann wieder gelegt gehabt. Mhm. Dann habe ich angefangen, mich damit zu befassen, hatte dann aber keine Zeit mehr gehabt durch die Schule und alles, was damals noch war, und habe das dann wieder fallen lassen. Und dann bin ich in eine eigene Wohnung gezogen, habe dann wieder angefangen, von dieser weißen Frau zu träumen, die auf mich zukam, mir die Hand gereicht hat, habe mich dann wieder damit befasst, habe dann auch herausgefunden, was das sein sollte. Das ist irgendwie eine irische Todesfee oder sowas. Eine irische Todesfee? Ja, die hat auch irgendeinen Namen. Und zwar... Wer hat dir das gesagt? Bitte? Wer hat dir das gesagt? Das hatte ich gelesen gehabt in einem Buch. Mhm. Ein Buch über Sagen und sowas. Und mhm. wenn man diese Frau sehen würde, dann sollte das den nahestehenden Tod anscheinend ankündigen. Den Tod von einem nahestehenden Menschen oder den eigenen Tod? Für den eigenen Tod. Den eigenen Tod. Das ist aber keine schöne Erkenntnis, die du da gewonnen hast. Bitte? Das ist aber keine beruhigende Erkenntnis, die du da gewonnen hast. Eben nicht. Und jetzt ist es halt so, da ich sowieso ein Mensch bin, der eigentlich recht, also ich bin recht risikofreudig und am Leben selber ist eigentlich gar nicht so viel Tolles dran. Und ja, deswegen beschäftige ich mich halt sehr mit dem Thema Tod, was danach sein könnte, wie das denn sein würde in dem Moment, in dem man stirbt. Was heißt denn, im Leben selber ist gar nicht so viel Schönes dran, wie du es gerade formuliert hast? Ja, das ist halt so, da ich eigentlich recht sensibel bin und aber nicht gerne verletzt werde, habe ich eine ziemlich hohe Mauer an mir aufgebaut einfach. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwie irgendwelche Menschen kennenlerne, denen ich Vertrauen tue, versuche ich das gleich wieder zu verhindern. Das heißt, ich werde diesen Menschen gegenüber unfair. Also du bist einsam? Ja, schon. Wie viel Mal hast du diesen Traum geträumt? Bitte? Wie viel Mal hast du diesen Traum geträumt? Also insgesamt kann ich das gar nicht zählen, also bestimmt über 50 Male. Und das geht jetzt seit 4-5 Jahren so und du lebst immer noch. Also stimmt da ja irgendwas mit der Weissagung nicht, dass man danach dann stirbt, wenn man das träumt? Ja, ja, es ist immer nur ein bisschen etwas anderes. Also, hast du, höre ich aus all dem, was du da erzählst, eine Todessehnsucht? Ja, schon. Also es ist schon eine gewisse Sehnsucht da. Kokettierst du damit jetzt oder ist es wirklich ein ganz tiefes Gefühl für dich? Es ist fast schon ein bisschen ein Verlangen. Also das hat jetzt noch nicht mal etwas mit dieser Frau zu tun, die ich da gesehen hatte. Es ist schon ein bisschen ein Verlangen einfach. Du bist 20 Jahre alt. Ja. Was machst du? Ich versuche gerade die Ausbildung zu machen als Fahrradmechaniker. Als Fahrradmechaniker. Mhm. Bist du gesund? Ja. Ja. Wie lebst du? Lebst du mit einem Freund, deiner Freundin zusammen oder lebst du vermutlich alleine? Wenn ich lebe alleine, ja. Ja. In einer eigenen Wohnung auch? Ja. Hast auch keinen großen Freundeskreis? Der baut sich im Moment eigentlich so langsam ein bisschen auf und dann baut er sich mal wieder ab. Ich hatte eine ganz, ganz gute Freundin, mit der hätte es auch was werden können. Nur eben, das habe ich mir dann selber versaut, weil ich provoziere es, dass die Leute dann mich links liegen lassen. Was wäre denn für dich schönes Leben? Ein schönes Leben? Wenn du jetzt zaubern könntest, wenn das jetzt keine Todesfee wäre, sondern eine Lebensfee. Ich bin jetzt mal deine Lebensfee. Was könnte ich dir zaubern? Sag mal so ein paar Wünsche. Immer vorausgesetzt, man lebt halt. Ja, ja, ein paar Wünsche, das ist gut. Also erstens, dass zum Beispiel die Frau, in die ich unheimlich verliebt bin, dass das klappen würde, dass eben die, mit der ich es mir versaut habe, aber provoziert versaut habe. Also gibt es da schon das erste Lebenswerte, nämlich die Liebe. Dann halten wir mal einfach nur mal fest. Was noch? Ja, eben das wäre das eine und dann müsste ich ganz, ganz arg drüber nachgrübeln. Das ist ja schon eine ganze Menge. Weißt du, Peter, Ich widerstrebe mich im Moment so ein bisschen in dem, was du sagst. Oder in mir widerstrebt es sich. Ja. Weil ich in dieser Sendung mit Menschen schon gesprochen habe, die so viel Leid zu ertragen haben. Ja. Die auch in jungen Jahren, auch in deinem Alter von 21, 20 Jahren, schwerst krank sind oder waren. Und die wirklich mit dem Tod ringen und so sehr am Leben hängen. Ja. Und du hast dich da in deine irgendwie seltsame, verkantete, etwas depressive Welt verschachtelt und erzählst mir was von Todessehnsucht. Mensch, Junge, du bist 20 Jahre alt, du bist gesund, du machst eine Ausbildung, du hast auch einen Traum, du hast den Traum von einer Liebe, immerhin hast du den, das ist ja schon mal was. dann wende dich doch dem Leben zu und koste erstmal das Leben aus, was es hergibt. Und dann kannst du mir in 20 Jahren immer noch sagen, ich habe Todessehnsucht. Aber nicht jetzt. Ich habe Verständnis dafür, wenn du jetzt schwerst krank wärst und leiden müsstest und Schmerzen hättest, würde ich niemals hier so eine Predigt loslassen, nie im Leben. Ja, ja. Aber in deinem Fall schon. Setz dich auf den Arsch, tritt dich in den Arsch und mach was aus deinem Leben. Du hast doch noch überhaupt gar nicht erfahren, was Leben bedeutet, Mensch. Du erzählst mir irgendwas von einer komischen Fee, aus einer irischen Todesfee. Eine Sagen- und Gedankenwelt, in die du dich da so reingesteigert auch hast. Du sollst dich in das Leben reinsteigern, Mensch. Und wenn das mit der einen Frau nicht geklappt hat, es gibt auch eine andere Frau, die du toll findest. Geh raus, kümmere dich um die Menschen, sprich Menschen an, tu was. Misch dich ins Leben ein. Ja, das stimmt schon, aber eben, das ist nicht so einfach. Nee, weiß ich. Ich weiß, dass, das ist mir völlig klar, dass das nicht einfach ist. Ja. Aber das andere ist vielleicht der feigere Weg und wirklich der einfachere Weg. Nämlich, ich ziehe den Schwanz ein und habe Todessehnsucht und bringe mich vielleicht um. Das ist keine große Kunst. In dem Fall, so wie du da die Gegebenheiten schilderst. Naja, es ist ja nicht so, dass ich irgendwelche Selbstmordgedanken hätte. Ich hätte nur nichts dagegen, wenn jetzt irgendwie etwas passieren würde. Also es wäre egal. Ach, das will ich gar nicht hören von einem 20-jährigen gesunden jungen Mann. Ist doch scheiße. Sei froh, genieß es doch. Mensch, wir haben gerade Frühling, die Sonne scheint. Das sind doch alles ganz tolle Sachen. Ja, das ist aber nicht so toll, wenn man alleine ist. Nee, deswegen sollst du erstmal alles dran setzen, dass du nicht mehr alleine bist. Und dir fliegen die Frauen nicht in dein Zimmerchen und auch nicht die Freunde. Dafür muss man auch was tun. Und nicht nur grübeln und nicht nur im Kreis sich drehen und sich selbst mitleiden. Naja, selbst mitleiden tue ich mich ja nicht. Nee, aber ja, mag sein, ja, okay. Aber du findest dein Leben ja nicht so toll, ne? Nee, es ist eben nicht so, wie ich es gerne hätte einfach. Mhm. Dann setz alles dran, dass es so wird, wie du es gerne hättest. Peter. Hm? Ja, gut, aber wenn du mir jetzt einen Tipp geben müsstest, was würdest du denn dann machen? Also es ist bei mir halt so, ich provoziere das wirklich, dass die Leute, an denen mir etwas liegt, dann, wenn ich merke, dem liegt etwas an mir, dann werde ich trotzig, dann werde ich bockig, dann sage ich 1000 Sachen und verkraul die mir. Dann sag diese 1000 Sachen einfach mal nicht mehr oder weniger demnächst. Trainiere es dir einfach peu à peu ab. Es gibt jetzt nicht diesen super Zaubertipp, den ich dir geben kann und ab morgen ist das Leben anders. Ja, ja. Da musst du jetzt schon ackern dran. Und das geht auch nur Schrittchen für Schrittchen. Mhm. Vergraul dir die Leute eben nicht so schnell. Nimm dich ein bisschen zurück. Denk dir schon, normalerweise würde ich jetzt das und das sagen und dann halt das wieder zurück und sag's dann eben nicht. Mhm. Ist mühsam, aber nur so geht es. Und irgendwann wirst du auch einen Erfolg haben. Und dann ist das ein tolles Erfolgserlebnis und du wirst glücklich sein, dass du lebst. Naja, das ist schon möglich. Das hat schon mal jemand gesagt. Ich hoffe, dass das ein bisschen fruchtet, was ich dir gesagt habe. Peter, ich wünsche dir toi, toi, toi. Ich wünsche dir viel Erfolg für deine Lehre, dass du die gut abschließt. Ja. Und ich wünsche dir viel Erfolg für die nächsten Anstrengungen, an Menschen heranzukommen. Und Liebe auch zu finden und zu leben. Das ist das Allerwichtigste im Leben. Alles ist völlig unbedeutend, wenn man nicht liebt und wenn man nicht geliebt wird. Mhm. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, mein Lieber. Ja, tschüss. 1.39 Uhr. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 0 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema Tod. Ich habe euch vorhin schon gefragt, ob ihr einen sehr nahestehenden Menschen verloren habt und ihr mir darüber erzählen wollt, ob ihr selbst todkrank seid, ob ihr den Tod vielleicht besiegt habt oder dem Tode gerade irgendwann durch einen Zufall oder vielleicht auch durch eigene Anstrengung entronnen seid, ob ihr mal ein Todesnaherlebnis hattet oder ob ihr mal richtige, schlimme Todesangst hattet. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Herzlich willkommen, Conny, 36 Jahre alt. Hallo? Hallo. Ja, Conny, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich rufe an, ich habe meine Eltern verloren. Ja, und wann? Mit 15. Mit 15 Jahren? Mhm. Beide? Mhm. Was ist da geschehen? Also mein Vater hat sich das Leben genommen, hat sich aufgehauen. Mhm. Und meine Mutter wollte auch nicht mehr leben. Nachdem die Selbsttötung, dann, nachdem sie das mitbekommen hatte? Ja. Ja. Und was hat deine Mutter dann gemacht? Sie hat sich aufgegeben. Aufgegeben? Mhm. Und ist dann auch gestorben? Mhm. Wie viel Zeit ist da noch vergangen? Vier Monate. Vier Monate. Mhm. Wie hast du von dem Tod, wir gehen nochmal zurück, wie hast du von dem Tod deines Vaters erfahren? Mhm. Ja, ich wurde geweckt und ich sollte gucken, ob mein Vater noch lebt. Wie, du solltest noch gucken, ob dein Vater noch lebt? Na, meine Mutter hat mich geweckt und ich sollte gucken, ob er noch lebt. Und dann habe ich ihm nachgeguckt mit 15 Jahren. Ja. Und dann habe ich nur gesehen blaue Finger und alles steif. Und dann habe ich gesagt, wir können nur Feuerwehr rufen. Was für ein Anblick stellte sich dir denn da, als du dann in den Raum kamst, in dem er es gemacht hat? Gar nicht erstmal. Ich konnte nichts denken. Ich habe es einfach erstmal getan. Nee, ich meine, was hast du gesehen? Du hast ihn an der Decke hängen sehen, oder? Ja. Und da bist du als 15-jähriges Mädchen dann hingegangen und hast... Ich bin runter zur Telefonzelle, habe die Feuerwehr gerufen und die wollten mir es nicht glauben. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt, wie es aussieht bei uns in der Wohnung. Und dann sind sie gekommen. Also dein Vater hat sich aufgehängt. Mhm. Und er hat 6-mal ja probiert. Ich habe ja vorigen Mal mitbekommen. Er hat es 6-mal schon probiert vorher? Ja. Und das hat dann... Hat er es selbst abgebrochen oder hat es einfach nicht geklappt? Nicht geklappt. Und an was hat er sich aufgehängt? Dann? Na, bei der Gardinenstange. An der Gardinenstange? Mhm. Das muss doch für ein 15-jähriges Mädchen ein unglaublich schlimmer Anblick sein, den Vater dann hängen zu sehen und tot dort hängen zu sehen. Nee, schlimmer war, dass die Mutter nicht reagiert hat. Was hat die Mutter denn dann gemacht? Die stand da neben dir und... Nee, die ist in der Küche und hat nur geheult. Und du musstest alles managen? Ja. Mhm. Mein Bruder ist in sein Zimmer und hat Musik gehört. Wie alt war der? Der war 16. 16. Ach, der hat sich auch zurückgezogen. Mhm. Und du, 15-jähriges Mädchen, hast alles dann gemacht? Ja. Dann kam irgendwann die Polizei oder die Feuerwehr? Mhm, und dann die Kripo, weil die ja wissen wollten, ob wir ihm das zugeführt haben oder ob es von ihm aus war. Warum hat dein Vater das gemacht? Warum? Ich denke mal, weil keinen Sinn mehr im Leben mehr Sinn hat. Hatte er große Schwierigkeiten? Ja. Welcher Art? Er ist mit 30 Frührentner geworden. Mhm. Warum? Leberzirrhose. Also Alkoholiker? Ja. Ja. Ja. Und wie alt war er denn, als er sich erhängt hat? 35. 35. Mhm. Mhm. Dann hast du gerade erzählt, dass deine Mutter das nicht verwunden hat, dass dein Vater sich aufgehängt hat. Mhm. Mhm. Und sie ist dann auch einige Monate später gestorben. Mhm. An Lungenentzündung. An Lungenentzündung. Wie alt war sie? War sie auch noch so jung? Nee, sie war 39. Naja. Und diese Lungenentzündung, da konnte man nichts mehr machen. Das war, sie wollte auch nicht leben mehr. Nee, nicht mehr. Auch nicht für uns. Wie hast du dich da gefühlt, dass beide Eltern dann eigentlich plötzlich weg waren? blöd, bescheuert. Wie ging dein Leben oder euer Leben, das Leben deines Bruders, wie ging es dann weiter? Also mein Bruder ist abgehauen aus Berlin, also ich komme ja aus Berlin, er ist abgehauen und ich besuche ständig Kliniken und Psychiatrien. Du besuchst ständig Kliniken, seitdem? Ich merke das auch, dass du, dass, obwohl du heute schon 36 bist, es sind 20 Jahre vergangen, du hast das nicht verarbeitet, ne? Nein, überhaupt noch nicht. Du kannst da auch nicht, also relativ sachlich drüber sprechen, ne? Das war der schlimmste Einschnitt in deinem Leben. Mit, würde ich sagen. Was noch? Na, Missbrauch und... Missbrauch von dem Vater? Naja, Missbrauch und körperliche Gewalt. Von Seiten des Vaters? Dein Vater hat dich sexuell missbraucht? Wie lange? Ja, die ganze Zeit. Bis er gestorben ist? Vom dritten bis zum... vom dritten Lebensjahr bis zum 15. Lebensjahr. Also du bist mit dem sexuellen Missbrauch quasi aufgewachsen? Ja. Du kennst gar nichts anderes? Nee. Hat er dich zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Ja. Er hat die eigene Tochter zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Ja. Wie oft? Mir zählt habe ich nicht. Ja, also mehrfach in der Woche? Ja. Sag mal, Conny, war es denn dann nicht... Das Schlimme ist ja noch, dass... Nein, lass mich fragen, war es dann nicht eine Erleichterung, als er tot war? Nein. Warum nicht? Weil der Bruder auch da war. Der hat das dann weitergemacht? Ja. Weil ich ja dann da gelebt habe. Der 16-jährige Bruder? Nicht mein Bruder, sondern der Bruder von ihm. Ach, der Bruder von ihm. Du wolltest gerade sagen, schlimmer war noch. Wolltest du das erzählen? Nee, du hast es vergessen. Da kommen wir gleich sicher noch drauf. Du bist dann zu dem Bruder deines Vaters gekommen. Ja. Und da ging das weiter? Das war schon vorher und ging dann auch noch weiter. Wann bist du aus der Hölle rausgekommen? In welchem Alter? Mit knapp 19. Wusste deine Mutter von dem Missbrauch? Ja, sie hat mich ja dazu hingebracht. Wusstest du ja nicht, dass dir das droht. Doch, das wusstest du doch. Ich wollte gerade sagen, du wusstest ja nicht, dass es weitergehen wird mit dem sexuellen Missbrauch, nachdem der Vater tötet. Aber dennoch, war es nicht, also ich sag's jetzt mal wirklich so raus, war es nicht irgendwie für dich eine Genugtuung, dass er tot war, dass du ihn da hängen hast sehen, nachdem, was er dir angetan hat? Nein. Warum nicht? Ich hatte das Gefühl, dass ich schuld bin dafür. Hattest du denn Hassgefühle deinem Vater gegenüber? Nee. Auch nicht? Gar nicht. Was für ein Gefühl hattest du deinem Vater gegenüber, als er noch gelebt hat? Er tat mir leid. Er tat dir leid? Das ist so schwer nachzuvollziehen, wenn man so Schlimmes hört. Jeder denkt jetzt im ersten Moment, eigentlich muss das Mädchen ihn doch gehasst haben, nachdem... Nein. Er hat dich auch geschlagen. Ja. Und warum tat er dir dann leid? Er war für mich eine arme Socke, wie man so bei uns sagt. Also ein armes Schwein. Wie lebst du denn heute, Conny? Hast du eine Familie? Ich habe zwei Kinder. Ja. Und lebe allein mit denen. Ich habe keine Außenkontakte. Und versuche möglichst nur in meinem Raum hier zu bleiben. Wie alt sind die Kinder? 13 und 11. Sind diese Kinder in einer Liebesbeziehung entstanden? Ja. Ja. Also du warst durchaus dann doch fähig, einen Mann zu lieben, obwohl dir so übel ist. Nee, den Mann nicht. Nein. Den Mann nicht? Nein. Nur die Kinder. Hast du jemals in deinem Leben eine gute Sexualität erfahren? Nein. Also da hängt ganz viel dran, ne, an dieser Geschichte mit dem Tod des Vaters, der Mutter. Machst du heute im Nachhinein deinen Eltern Vorwürfe? Deiner Mutter, dass sie nicht dazwischen gegangen ist, dass sie dich nicht gerettet hat? Ja, auf jeden Fall. Gehst du heute manchmal zu den Gräbern deiner Eltern? Nein, kann ich nicht. Nein. Warum nicht? Weil ich immer Angst habe, ich werde reingezogen. kann ich nicht. Und du denkst sehr viel an den Vater, an die Mutter. Ja, das schon. Aber ich kann da nicht hingehen. Weil die sind ja nur noch, also die Gräber werden ja eigentlich weg. Man sagt ja, nach 20 Jahren sind sie ja weg. Aber dadurch, dass Verwandtschaft nachgerückt ist, also sprich meine Oma und mein Onkel, der Inne, dadurch bleiben die ja. Aber ich kann da nicht mehr hingehen. Ich bin seit 6 Jahren nicht mehr da gewesen. Welches Verhältnis hast du eigentlich zu deinem fast gleichaltrigen Bruder? Schlechtes. Hat er das damals mitbekommen, was dein Vater mit dir... Ja, ja. Und der ist ja fast so ähnlich. Hat dein Vater den Jungen auch missbraucht? Nein. Aber er hat das gleiche... er hat das gleiche Verhalten wie mein Vater. Also er missbraucht auch Kinder? Ja, er hat also, na nicht Kinder, aber er... ist brutal. Er wird brutal oder trinkt eben viel und es hat dieses Annäherungsbedürfnis. Ja. Ganz extrem. Liebe Conny, das ist sehr, sehr viel, was du mir erzählt hast an schlimmen Dingen. Und ich und wir können dir natürlich jetzt keine große Hilfe anbieten. Aber ich möchte dir trotzdem anbieten, dass du mit meiner Psychologin, der Elke Donalski, die ist heute Nacht hier, jetzt noch ein bisschen redest. Möchtest du das? Ja. Ja. Dann leg doch bitte auf und die Elke ruft dich gleich zurück. Gut. Und ich, ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Tschüss, tschüss, Conny. Tschüss. Tschüss. Am Telefon jetzt als nächste Karin. Und Karin ist 29 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Karin. Ja. Also zum Thema. Bitte? Ich sag zum Thema. Ja, genau, zum Thema Tod. Ich bin zweimal in meinem Leben fast gestorben. Einmal mit 14 und einmal mit Anfang 20. Und zwar habe ich eine Erberkrankung. Und das ist bis zum 14. Lebensjahr nicht festgestellt worden. Ich habe Polypen. Ja. Wie heißt diese Erberkrankung? Familiäre Adenomatosis, Coli. Also sind Polypen im Dickdarm. Und die sind damals, sind welche geplatzt und ich habe so viel Blut verloren, dass ich ins Koma gefallen bin. Mit 14? Mit 14. War dann 3 Wochen bewusstlos und in der Zeit hatten die Ärzte eigentlich gesagt, also wie ich im Nachhinein erfahren habe, also es wird nichts mehr. Habe dann auch diese letzte Ölung da bekommen und ja, nach 3 Wochen bin ich dann aber doch aufgewacht und war dann auch ein halbes Jahr in der Klinik und habe mich aber nach und nach berappelt. Bin aber, ist halt zurückgeblieben, dass ich nierenkrank geblieben bin und Dialysepatientin. Ja. Bin dann mit 16 transplantiert worden, also es war soweit alles in Ordnung. Ich habe meinen Schulabschluss gemacht und alles, bin dann mit 16 transplantiert worden. Hat mir dann ein Virus zugezogen, der eigentlich recht harmlos ist, den haben auch die meisten Menschen, nur bei Menschen, wo das Immunsystem geschwächt ist, der sehr gefährlich ist. CMV-Virus nennt sich der, eine Art Herpesvirus. Und hat sich bei mir aufs Gehirn gelegt und dadurch habe ich dann gekrampft, also einen Gehirnkrampf gehabt. Und ja, da hat man mir im Nachhinein auch erzählt, dass ich sehr knapp davon gekommen bin. Das war mit 21? Das war so mit Anfang 20. Lagst du da auch im Koma? Da waren es aber nur 2,5 Tage. Ja, nur ist gut. Ja, im Vergleich zu 3 Wochen schon. Kannst du dich an diese Zeit, sowohl damals mit 14, als du lange im Koma lagst, als auch mit 21, nee, kannst du dich gar, an, nicht. Gar nichts? Also ich bin aufgewacht und also auch an dieser so ungefähr 4-5 Monate vorher fehlen mir völlig. Also für mich war es fast wie eine Nacht schlafen. Du kennst das wahrscheinlich auch. Es gibt ja so Koma-Erlebnisse von Koma-Patienten. Da kannst du gar nichts... Nee, kann ich gar nichts zu sagen, aber... Das ist wie Schlaf, wie tiefe Bewusstlosigkeit. Für mich war wie Schlafen, wie eine Nacht schlafen. Aber was ich nehme an, dass ich schon was mitgekriegt habe, weil als ich aufgewacht bin nach den 3 Wochen, ich habe also weder verwundert gefragt, wo ich bin oder so. Es war ganz selbstverständlich, dass ich im Krankenhaus war. Also ich hätte wohl nach gar nichts gefragt. Es war alles ganz normal für mich. Wie fühlt man sich, wenn man aus dem Koma erwacht? Ist das so, als würde man aus einem ganz tiefen Schlaf erwachen? Oder, ja, also ich musste alles einfach von vorne wieder lernen. Nee, ich meine so die ersten so. Minuten. So. Weiß ich gar nicht mehr. Also mir wurde im Nachhinein erzählt, dass ich also sofort Pizza haben wollte. Das ging dann ja wahrscheinlich nicht, ne? Das ging nicht, aber die waren schon froh, dass ich überhaupt was wollte, weil das ist dann wohl, ja, wohl doch nicht unbedingt. Nun bist du schwer krank, nach wie vor? Ja, ich bin jetzt das zweite Mal transplantiert. Mhm. Also die ersten Jahre habe ich damals verloren, nach 8 Jahren, war dann wieder 4 Jahre in der Dialyse. Mhm. Und bin jetzt wieder letztes Jahr Januar transplantiert. Mhm. Und das Transplantat läuft zwar nicht optimal, aber so, dass ich nicht zur Dialyse brauche und eigentlich ein recht normales Leben führen kann, also für meine Begriffe. Mhm. Dennoch lebst du vielleicht mehr als sogenannte normale, gesunde Menschen, vielleicht auch im Bewusstsein näher am Tod. Ist das so? Vor allen Dingen, wo du es auch schon zweimal erlebt hast. Also die Nähe zumindest erlebt hast. Ich habe mich damit viel beschäftigt. Also es ist für mich, da erschrecken andere oft, weil es für mich recht normal ist. Was bedeutet für dich denn Tod? Also erstmal Erlösung von dieser Erkrankung. Mhm. Also nicht erstmal Angst? Nein, also Angst überhaupt nicht. Mhm. Also ich habe halt auch oft überlegt, wenn mir jetzt einer sagt, ich habe nur noch 2-3 Wochen oder so, weil viele dann ja sagen, das hätte ich noch gern gemacht oder das. Also das weckt es in mir nicht und auch keine Angst. Denkst du oder lebst du mit dem ständigen Gedanken, dass du eigentlich morgen sterben könntest? Morgen nicht, aber also diese Darmerkrankung, die ich halt habe, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat, habe ich halt auch Polypen für Fingerdarm, also was wir damals nicht operiert haben, und muss halt einmal jährlich zur Kontrolle, und die werden das irgendwann auch operieren können, wenn sie das nicht mehr so in der Magenspiegelung entfernen können, aber die sagten mir, das sind Zeiträume, in denen man spricht von 10, 15 Jahren, und so weit denke ich dann einfach nicht. Von daher. Du erzählst immer von operieren. Wie viele Wochen hast du in deinem Leben schon im Krankenhaus zugebracht? Oder Monate? Also ich bin mit 14 krank geworden, ist 29, in 15 Jahren zusammengezählt vielleicht 3 Jahre. 3 Jahre im Krankenhaus? Also, aber nie am Stück. Ne? Nee, ist klar. Aber insgesamt 3 Jahre im Krankenhaus. Ja. Hm. Welche Lebenserwartung hast du? Sagt man dir da was? Also ich habe, als ich krank wurde, habe ich mal gesagt, ich will 30 werden und nicht älter. Nun bist du 29. Und also ich wäre schon sehr zufrieden mit 50. Mhm. Das reicht mir. Also, das wäre medizinisch auch möglich. Das ist medizinisch auch durchaus machbar, ja. Mhm. Also auch, ich will ja auch nicht dahin kriechen, ich möchte ja auch dann leben. Mhm. Jetzt, ich habe ja gerade mit dem 20-jährigen Peter. Ja. Also da wollte ich noch sagen, ich hatte auch so eine Phase und dadurch habe ich eine sehr gute Freundin verloren, weil ich eine ganze Zeit lang auch so eine Todessehnsucht hatte und immer gesagt habe, ich bringe mich um. Hattest du diese Todessehnsucht, nachdem deine Erkrankung bekannt wurde? Ja. Mhm. Aber dann hattest du auch noch einen gewissen Grund, ne? Kann man ja sagen. Ja, merkwürdigerweise war das in der Zeit, wo mein erstes Transplantat sehr gut lief und wo es keiner verstand. Mhm. Aber ich hatte von dem Moment an immer wieder Angst, dass es irgendwann nicht mehr geht. Mhm. Und ich hatte einfach wieder Angst vor der Dialyse. Mhm. Und da rutschte ich in eine sehr tiefe Depression und habe das dann auch immer, also besonders guten Freunden gesagt. Mhm. Eine Freundin, die ich damals noch hatte, die habe ich dadurch verloren, weil sie diese Belastung nicht ausgehalten hat. Klar, ich habe ja dem Peter versucht, vorhin so ein bisschen zuzusprechen, Mut zuzusprechen. Du sprichst ja von einem viel ernstzunehmenden Background, als ich das kann. Was bedeutet denn für dich Leben? Was magst du am Leben? Was ist Leben für dich? Ach, was mag ich am Leben? Ja, also ich finde, die Liebe ist ein sehr wichtiger Aspekt. Also das ist für mich, was sich für mich lohnt, die Liebe. Mhm. Und was mag ich am Leben? Ja, es ist schwer zu sagen. Also ich wache aber auch nicht jeden Morgen auf und denke, jetzt bin ich froh, dass ich lebe. Ich lebe es einfach. Mhm. Hast du denn mittlerweile auch noch manchmal so Phasen oder so Tage, wo du ja auch an Selbsttötung denkst? Ja. Also es kommt immer wieder, aber inzwischen kann ich, also ich habe Therapien gemacht und inzwischen kann ich damit so weit umgehen, dass ich das nicht mal als Depression auch einschätze, sondern dass ich einfach denke, auch andere Menschen sind mal tief traurig. Ja, und das stufe ich für mich auch so ein und ich weiß, dass es wieder vorbeigeht. Hast du einen Freund im Moment? Ja, der ist allerdings sehr weit weg, der ist in der Türkei. In der Türkei, das ist ein bisschen schade. Seit 2,5 Jahren, da bin ich auch letzte Woche erst wiedergekommen, aber das gibt mir viel Kraft. Karin, wir müssen Schluss machen. Ich wünsche dir alles, alles Gute, auch für die Liebe und die Gesundheit. Dankeschön. Von Herzen alles Gute. Tschüss. Tschüss. In der Technik war Jeanette Krause. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Morgen um 1 sind wir wieder da, Radio 1 live und wieder entfernt. Gute Nacht.